Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute gibt es eine sehr unterkühlte Sendung. Wir werden zu sehr, sehr niedrigen und tiefen Temperaturen gehen, um dabei festzustellen, dass bei den niedrigen Temperaturen die Welt nicht so ist, wie wir uns das vielleicht vorstellen, nämlich festgefroren. Sondern auch bei niedrigen Temperaturen können sich Dinge abspielen, die außerordentlich interessant sind und die letztlich sogar zur Entstehung von Leben im Kosmos führen können. Aber das wieder ganz am Ende. Die Frage, um die es heute geht, ist, wie entsteht Eis im Kosmos? Dass es Eis gibt, ist ja klar. In jeder ordentlichen Gefriertruhe ist Eis. Und da die Gefriertruhe im Kosmos steht, gibt es natürlich Eis im Kosmos. Aber was ich jetzt meine, das ist das Eis im Universum. Und dass es so ein Eis gibt, ich glaube, das ist völlig logisch. Dort draußen ist es ja kalt. Gut, ich weiß, es gibt natürlich Röntgenstrahlung. Du hast zum Beispiel meint, ein Gas hat ein paar Millionen Grad. Klar, es gibt Sterne, deren Oberflächen sind so heiß, da wird auch kein Eis entstehen. Aber es gibt auch ganz andere Plätze, in denen Eis tatsächlich zusammengebaut wird. Und das sind junge, kalte, dunkle Gaswolken. Das sind die Eiskammern des Universums und in diesen Eiskammern, da entstehen riesengroße Mengen an Eis. Damit man Eis, also richtig gefrorenes Wasser, im Universum tatsächlich finden kann, also mit einem Teleskop da rausgucken und versuchen, Wasserlinien zu finden, dafür muss man riesige Mengen an Eis haben. Ja, ist klar, weil das Teleskop findet ein Signal nur dann, wenn es stark ist. Wenn Sie ein paar tausend Lichtjahre Entfernung eine Eiswolke haben, dann muss das viel Eis sein. Das können nicht nur so ein paar Kristalle sein, die da in der Luft rumschwirren, sondern das muss richtig viel sein. Ja, jetzt ist das natürlich mit dem Eis so eine Angelegenheit. Denn in diesen kalten Gaswolken entsteht nicht nur Eis, wie wir wissen, sondern es entstehen auch organische Moleküle, also zum Beispiel Ameisensäure, Methanol, Ethanol, bis hin zur einfachsten Aminosäure, das entsteht alles in diesen Gaswolken. In den Gaswolken entstehen aber auch Sterne. So. Sterne sind aber Strahlungsquellen. Und zwar vor allen Dingen, heiße Sterne sind Strahlungsquellen von UV-Strahlung. Jetzt wissen wir ja alle von unseren eigenen Sonnenbränden, dass UV-Strahlung, hier auf der Erde ist es ja etwas gedämpft, ich schweife ab, Ozonschicht, Sie erinnern sich, es gab ja früher mal eine Ozonschicht um den Planeten, die war ja vollständig, so konnte sich ja Leben entwickeln. Wir sind ja gerade dabei, dieses Experiment zu machen, Leben ohne Ozonschicht. Müssen wir noch ein bisschen warten, wobei ich stehen geblieben. Genau, ja, also bei der UV-Strahlung. Die UV-Strahlung zerstört offenbar organisches Material. Ja? Wie kann es sein, dass in den Molekülwolken in der Gegenwart von Sternen, jungen Sternen, die UV-Strahlung abgeben, organische Moleküle entstehen können? Und zwar viele. Das ist natürlich ein Problem. Ja. Denn solche organischen Moleküle, wie sie da oben existieren, das ist ja nicht so wie bei uns. Bei uns gibt es jede Menge organisches Material. Also wenn hier bei mir die Haut verbrennt, Sonnenbrand, nicht, dann gibt es ja darunter noch organisches Material. Also ich jetzt quasi. Ne? Da draußen sind die organischen Moleküle aber in großer Menge groß verteilt. Denn diese Gaswolken sind riesengroß, sind ein paar Lichtjahre groß. Nicht? Wie können die da überleben? Ja? Und was hat das alles mit Eis zu tun? Letztlich, muss man sich noch fragen. Tja, wo fange ich jetzt an? Wie machen wir das? Gut, machen wir erstmal Folgendes. Die Temperatur von diesen Gaswolken ist sehr niedrig. Also, da ist selbst die niedrigste Temperatur, die auf der Erde gemessen wird, mit minus 90 Grad Celsius, ist da quasi noch hochsommerlich heiß. Eine Gaswolke ist kalt. Saumäßig kalt. Die hat so Temperaturen bis minus 250, minus 260 Grad. Das Eis, was wir von der Erde kennen, jetzt kommen wir endlich mal aufs Eis, nicht? Das Eis, was wir auf der Erde kennen, ist also Eis, was wir höchstens kennen können, in natürlicher Vorkommen, bis minus 90 Grad Celsius. Aber da hat man noch keine Eisuntersuchung gemacht. Kurze Zwischenbilanz, Eis. Denn das war ja die Frage in der Sendung. Was ist eigentlich Eis? Ist natürlich lächerlich, das wirklich zu fragen, aber Eis ist Wasser. Gefrorenes Wasser. Und Eis ist ja, hat ja zweierlei, Wasser hat zweierlei Zustandsformen, nämlich die flüssige Form. Wir zum Beispiel sind in großen Teilen Wasser, flüssiges Wasser. Wenn wir gefrören, um diesen schönen Konjunktiv zu benutzen, dann würden wir explodieren. Denn Eis, also gefrorenes Wasser, nimmt mehr Volumen ein als flüssiges Wasser. Deswegen ist es eigentlich so widerlich gefährlich, für organisches Material, und dann kommen wir wieder zurück auf die organischen Moleküle, auch für organische Moleküle müsste es eigentlich gefährlich sein. Also das Eis, das wir kennen, ne? Also dieses feste Eis. Jetzt fange ich schon an, mit den Händen zu arbeiten, denn Wasser, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, Wasser ist ein sogenannter elektrischer Dipol. Wasser besteht aus Wasserstoff, zwei Atom Wasserstoff und einem Atom Sauerstoff. Die beiden sind unter einem Winkel von 105 Grad, sind die beiden Wasserstoffatome an dem Sauerstoffatom angeflanscht. Müssen Sie sich vorstellen, hier ist das Sauerstoffatom, hier die zwei Wasserstoffatome. Und die beiden Wasserstoffatome geben nun tendenziell ihr eines Elektron eher an das Sauerstoffatom ab. Also die Sauerstoffseite ist negativer als die beiden Wasserstoffseiten. Und schon haben wir einen elektrischen Dipol, hier ein bisschen Plus, da ein bisschen Minus. Dadurch, dass alle Wassermoleküle so aufgebaut sind, bilden sich nun im Wasser, wir sind noch bei flüssigem Wasser, bilden sich Zweier-, Vierer- und Sechser-Aggregate. Also im flüssigen Wasser vor allen Dingen Zweier- und Vierer, sogenannte Wasserstoffbrückenbindung. Da bildet sich nämlich der negative Anteil des einen Moleküls, blockt oder bindet sich an den positiven Anteil des anderen Moleküls. Und nur deswegen ist Wasser flüssig, nur mal am Rande bemerkt. So, jetzt frieren wir das Wasser ein, kommen also auf 0 Grad Celsius, dann bilden sich Sechserblocks. Ja? Also Wasser in gefrorenem Zustand, so wie wir es kennen, hat eine hexagonale Struktur. Ne? 1, 2, 4, 5, 6, gut. Diese hexagonalen Strukturen, die kann man auch bei Kristallen zum Beispiel sehen, die drücken alle anderen Atome raus. Da ist kein Platz für anderes Material. So, aber jetzt sage ich Ihnen was. Das Wasser im Weltall, das gefrorene Wasser, also das Eis im Weltall, ist ganz anders als das Eis, was wir kennen. Denn bei ganz niedrigen Temperaturen, ja, bei ganz niedrigen Temperaturen lösen sich diese Sechserverbände wieder auf und das Wasser, jetzt halten Sie sich fest, das Wasser fängt an. Nee, das Eis, ich muss ja immer von Eis, also das gefrorene Wasser, das Eis fängt bei niedrigen Temperaturen an zu fließen. Ja, yeah. Also bei Temperaturen unterhalb von minus 200 Grad Celsius. Es fängt schon teilweise ein bisschen an, so wir sprechen davon, dass das Eis amorph wird. Das ist also wie Glas dann praktisch. Während das normale Eis bei den Temperaturen, die wir kennen, bis minus 70 Grad Celsius ungefähr, immer noch diese kristalline Struktur hat und damit organischen Molekülen überhaupt nicht erlaubt, in diesem Kristallverband zu bleiben, wird Eis bei ganz niedrigen Temperaturen eher wie Glas. Das Eis bei ganz niedrigen Temperaturen ist dem flüssigen Wasser viel ähnlicher als dem kristallinen Eis, was wir kennen. Jetzt werden Sie natürlich sagen, woher wissen die denn sowas? Ja, das können die doch gar nicht wissen. Ich meine, das Eis da draußen in diesen Gaswolken, das ist ja ewig weit weg, da ist man froh, dass man überhaupt mal eine Wasserlinie in diesen Molekülwolken findet. Wie können die denn wissen, wie sich Eis bei den niedrigen Temperaturen verhält? Hier, Herrschaften, gibt es die schöne Verbindung Laborphysik und Astrophysik. Gemäß unserem Credo, die Naturgesetze gelten überall im Universum auf die gleiche Art und Weise, hat man schon früh angefangen, im Labor zu versuchen, gewisse Dinge, die im All da draußen vorkommen, zu simulieren, praktisch im Experiment darzustellen, damit man die experimentellen Ergebnisse auf große astrophysikalische Gebiete übertragen kann. Ja, ja, also angefangen hat das ursprünglich mit dem Experiment 1935. Da war man zum ersten Mal in der Lage, Eis bei ganz niedrigen Temperaturen im Vakuum zu erzeugen, also unter ganz niedrigem Druck. Und schon damals war klar, es bildet sich so ein amorphes Eis. Da fing es aber noch nicht an zu fließen. Erst in den letzten Jahren haben Laborexperimente ergeben, dass das Eis bei ganz niedrigen Temperaturen, und zwar unter Beschuss, jetzt kommt's, und dann sind wir nämlich auch sofort wieder in der Gaswolke, unter Beschuss von UV-Strahlung oder freien Elektronen, was energetisch ungefähr dasselbe ist, da fängt das Eis tatsächlich an zu fließen. Man hat im Labor festgestellt, dass das Eis durch Zugabe von Energie anfängt zu fließen. Und fließendes amorphes Eis bei den niedrigen Temperaturen, ja, ist natürlich der ideale Kandidat, um organisches Material einfach mitzunehmen und zu transportieren. Denn in dem amorphen Eis gibt es immer wieder Möglichkeiten, für organische Moleküle transportiert zu werden, überhaupt in dem Eis zu bleiben. So, und jetzt sind wir zu Hause, schon fast. Denn die Entstehung von kosmischem Eis bei sehr niedrigen Temperaturen mit diesem Fließverhalten von kosmischem Eis unter dem Einfluss von UV-Strahlung und freien Elektronen liefert uns ein vernünftiges Bild. Erstens für die Entstehung von organischen Molekülen in den Gaswolken. Und zwar, obschon sie unter Dauerbeschuss stehen von diesen UV-strahlenden Sternen. Die UV-Strahlung der Sterne wird praktisch nur dazu benutzt, den Eisverband dazu zu kriegen, sich zu bewegen, dadurch organisches Material mitzunehmen und in der Lage zu sein, jetzt wird es nämlich ganz schwierig, größere organische Moleküle aufzubauen. Ja, ist ja klar. Also wir haben Stickstoffatome, Kohlenstoffatome, Sauerstoff ist im Eis ja sowieso drin, aber die werden praktisch, ja, wie soll man sagen, speditiert. Ja? Das Eis ist quasi ein Spediteur. Ja? Also, damit organische Moleküle unter dem Eindruck oder unter dem Einfluss dieser UV-Strahlung überhaupt existieren können in den Gaswolken, muss man Ergebnisse aus der Laborphysik, um das überhaupt verstehen zu können, muss man Ergebnisse aus der Laborphysik nehmen und muss sie auf eine astrophysikalische Umgebung übersetzen. Ja, ja, ja, aber das wird ja jetzt noch... Wird ja sehr interessant. Schauen wir uns also mal an. Nur nochmal zur Wiederholung. UV-Strahlung sollte eigentlich die organischen Moleküle zerstören. Jetzt wissen wir, wo sie eingetragen werden, nämlich im Eis. Das Eis bei ganz niedrigen Temperaturen fängt an zu fließen. Diese Verbindungen werden aufgebrochen. Das kosmische Eis ist in gewisser Weise der Garant dafür, dass organische Moleküle im Universum überhaupt überleben können. So. Jetzt sind wir noch nicht bei Leben, ne? Ich habe zwar eben schon mal das Wort Überleben benutzt, aber wir sind noch nicht bei Leben. Wie kriegen wir jetzt die organischen Moleküle dahin, wo sie vielleicht mal ans Leben kommen? Es ist ja eine uralte Geschichte. Die gute alte Frage, wie kommen eigentlich die organischen Moleküle, komplexe organische Moleküle auf der Erde zustande? Sind die auf der Erde entstanden? Sind die von außen eingetragen worden? Woher kommt überhaupt unser Wasser? Das wäre übrigens auch mal eine interessante Sendung. Schreibt das mal jemand auf. Das ist nämlich eine Geschichte für sich. Wir vermuten, ich kann es ja schon mal so am Rande bemerken, wir vermuten, dass alles damit zu tun hat, dass Kometen eingeschlagen sind. Denn in den Gaswolken, in diesen Gaswolken, in denen viel Staub existiert, da entstehen ja später die Sterne oder während der Staub entstehen bereits Sterne. Das heißt, es gibt Staub, es gibt Material, es gibt organisches Material. In diesen Staubscheiben entstehen nicht nur die Planeten, sondern auch Kometen. Ja? Also mit anderen Worten, die Planeten entstehen daraus, dass viele dieser Planetoide sich zusammenbacken. Ja? Also mit anderen Worten, wo wir hinwollen, ist ja letztlich die Frage, woher kommt überhaupt das organische Material auf der Erde? Denn die Erde in ihrem Urzustand war ja heiß, war ja eine unglaublich heiße, aufgeschmolzene Gesteinskugel, gnadenlos bombardierte ein Komet nach dem anderen diesen Planeten. Und die organischen Moleküle müssen sich sogar in einer Phase gebildet haben. Oder sind in einer Phase auf die Erde eingetragen worden, wo dieser aufgeschmolzene Planet sich schon ein bisschen abgekühlt haben musste. Wenn die Kometen also das Wasser und die organischen Moleküle auf die Erde gebracht haben, dann verdanken wir unsere Existenz, wie gesagt, ist ja nur eine Theorie, aber dann verdanken wir unsere Existenz letztlich der Tatsache, dass im Universum bei ganz niedrigen Temperaturen das gefrorene Wasser, also das Eis, ja, sich anders verhält als das Eis, was wir normalerweise kennen, ja. Denn wie gesagt, das Eis, was wir kennen, ist fest, kristallin und hart und lässt nichts rein. Das Eis bei ganz niedrigen Temperaturen hingegen ist ein fließendes Eis und dem flüssigen Wasser viel ähnlicher als das, was wir normalerweise unter Eis verstehen. Das heißt also, eine ganz merkwürdige Koinzidenz der Eigenschaften dieses Wassermoleküls bei ganz niedrigen Temperaturen ist letztlich dafür verantwortlich, dass es auf unserem Planeten Lebewesen gibt, deren Großhirne angefangen haben, darüber nachzudenken, ob sie allein im Universum sind oder nicht. Insofern verdanken wir dem Eis eine ganze Menge.